Dieser Wildholz, der soll was erleben, Junge, Junge. Rücksichtslos gehe ich jetzt vor, rücksichtslos, den drehe ich den Hals um, wird sich wundern. Unnachsichtlich, kein Pardon, keine Gnade, nee, mir nicht. Meint wohl, ich sei bei der Heilsarmee. 5% will er mir abknüpfen. 5%. Ich rieche den Braten. Ein Glück, dass es mit Stürler klappte. Das ist ein Gewinnchen. Den habe ich schön reingelegt. Nanu, was ist denn auf einmal mit dem Wagen los? Nanu! Steht. Nichts zu machen. Sagt keinen Ton mehr. Dummer Wetter. Nach wenigstens Glück im Unglück. Direkt vor einer Garage. Hallo! Sie, Herr Garagenbesitzer! Na, was ist denn los mit Ihrem Studebaker? Ach, weiß der Teufel! Will eben einen anderen Gang reinschieben, da rührt er sich nicht mehr von der Stelle. Hm, na, wollen wir mal sehen. Wollen Sie mal die Haube aufmachen? Versuchen Sie mal anzulassen. Da haben wir es. Um Gottes Willen, etwa eine größere Reparatur? Leider. Den kriegen wir heute nicht mehr in Gang. Du lieber Himmel. Und bis wann wird das dauern? Morgen früh um 7 können Sie ihn holen. Was, morgen erst? Na, es ist schließlich 6 Uhr abends. Weit bis zum Bahnhof? Eine halbe Stunde. Kann man im Dorf übernachten? Da haben Sie aber Pech heute. Der Kleinviehzüchterverband tagt. Sind alle Gasthöfe besetzt? Aber warten Sie mal. Gehen Sie noch mal zu Herrn Werger in der Weißen Villa. Der nimmt Gäste. Die Dorfstraße geradeaus und dann links. Niemand zu sehen. Hallo? Ja, bitte, was wünschen Sie? Herr Werge? Bin ich. Mein Name ist Traps, Alfred Traps. Erfreut. Es wurde mir gesagt, man könnte bei Ihnen übernachten, habe eine Panne. Kann man, bitte sehr, treten Sie näher. Wie viel verlangen Sie denn? Nix. Nichts? Na, hören Sie mal, Sie scheinen wohl der Weihnachtsmann höchstpersönlich zu sein. Vielleicht. Kommen Sie. Hier, links herum. So, hier bitte. Da ist ja einer. Fein. Psst, Ruhe. Oh, ich störe wohl. Sie stören gar nicht. Ich bin allein. Mein Sohn befindet sich in den Vereinigten Staaten. Da bin ich froh, hin und wieder einen Gast zu beherbergen. Und die Herren? Sie haben wohl schon andere Gäste. Nur Freunde. Pensioniert, wie ich selber. Hier ins Dorf gezogen wegen des milden Klimas. Halten einen kleinen Herrenabend ab. Mit Abendessen. Lade sie ein, mitzumachen. Mitzumachen? So eine Gastfreundschaft gibt's doch überhaupt nicht mehr. Das ist ja wie im Märchen. Ich möchte Sie gerne mit meinen Freunden bekannt machen. Ja, ja bitte. Kommen Sie. So. Darf ich vorstellen, ein pensionierter Staatsanwalt. Mein Name ist Zorn. Herr Ford. Ein pensionierter Rechtsanwalt. Gestatten, Kummer. Habe das Vergnügen. Herr Pillet, ein pensionierter... ja, das später. Angenehm. Fein. Das ist Herr Trapp, Simone. Er übernachtet hier. In welchem Zimmer denn, Herr Werge? Aber Simone, das müssen wir doch erst herausbringen. Verstehe. Unsere Gäste, Herr Traps, kommen je nach ihren Eigenschaften in das hierzu bestimmte Zimmer. Originelle Idee. Wünschen Sie etwas Wermut? Gerne. Mit einem Schuss Gin? Ich weiß gar nicht, womit ich das alles verdient habe. Sie erweisen uns nämlich durch Ihren Besuch einen Dienst. Einen Dienst? Ja, wir spielen nämlich. Und Sie könnten mitspielen. Gerne. Um was geht es denn? Ja, es handelt sich um ein etwas sonderbares Spiel. Ja, verstehe. Die Herren spielen um Geld. Nur da bin ich mit Vergnügen dabei. Nein, nein. Geld nicht. Nicht? Nein. Nein. Unser Spiel besteht darin, dass wir des Abends, spaßhalber, unsere alten Berufe... Ihre alten Berufe? Wir spielen Gericht. Ist ja direkt unheimlich. Im Allgemeinen nehmen wir die berühmten historischen Prozesse durch. Den Prozess Sokrates, den Prozess Jesus, den Prozess Jeanne d'Arc, den Prozess Dreyfus, auch den Brand des Reichstagsgebäudes neulich. Oder laden verschiedene geschichtliche Persönlichkeiten vor. Also haben wir gestern Friedrich den Großen für unzurechnungsfähig erklärt und in Gewahrsam genommen. Das ist ja wirklich ein eigenartiges Spiel. Fein. Nicht? Am schönsten ist es natürlich, wenn wir am lebenden Material spielen. Kann ich mir denken. Deshalb haben dann Gäste hin und wieder die Freundlichkeit, sich uns zur Verfügung zu stellen. Und das versteht sich doch von selbst. Sie brauchen aber durchaus nicht mitzumachen, mein lieber Traps. Natürlich spiele ich mit. Zigarette. Dankeschön. Feuer. Habe selber. Daniel. Geschenk von meiner Frau. Was nun Ihre Rolle betrifft, sehr geehrter Traps, so ist sie nicht schwer zu spielen. Jeder Stümper ist dazu fähig. Da bin ich aber neugierig. Den Richter, den Staatsanwalt und den Verteidiger haben wir schon. Das sind ja auch Posten, bei denen eine Kenntnis der Materie und der Spielregeln notwendig ist. Nur die Rolle eines Angeklagten ist noch unbesetzt. Aha. Doch sind Sie in keiner Weise etwa gezwungen, mitzuspielen? Ich will das noch einmal in aller Form betonen, Herr Traps. Was soll ich denn für ein Verbrechen begangen haben? Ein wichtiger Punkt, mein Freund. Ein Verbrechen lässt sich immer finden. Ja, ja. Da bin ich aber gespannt. Selbstverständlich mache ich mit, das macht doch Vergnügen. Herr Traps, da Sie sich nur entschlossen haben, muss ich mit Ihnen ein ernstes Wörtchen reden. Mit mir? Ich bin doch schließlich Ihr Verteidiger. Ach so, das ist lieb von Ihnen. Kommen Sie, wir wollen im Speisezimmer den Portwein probieren, den es hier gibt. Er ist hübsch alt. Sie müssen ihn kennenlernen. Ja, es ist am besten, Sie vertrauen mir Ihr Verbrechen gleich an. So kann ich garantieren, dass wir beim Gericht auch durchkommen. Na, hören Sie mal, sehe ich wie ein Verbrecher aus? Sie fühlen sich unschuldig. Bin ich auch. Nun gut. Vor allem überlegen Sie sich jedes Wort. Plappern Sie nicht so vor sich hin, sonst sehen Sie sich zu einer langjährigen Zuchthausstrafe verurteilt, ohne dass noch zu helfen wäre. Ich werde mir Mühe geben. Das ist ein vergnügliches Gesellschaftsspiel, muss ich schon sagen. Da kommen die übrigen. Setzen wir uns an den Tisch. Simone will servieren. Was gibt es denn? Schildkrötensuppe. Fein. Also bitte, meine Herren, nehmen Sie Platz. Danke sehr. Gesegnete Mahlzeit. Gesegnete Mahlzeit. Mahlzeit. Mahlzeit. Nun, Angeklagter, was haben Sie vorzuweisen? Ich hoffe, einen schönen, stattlichen Mord. Ich muss protestieren, lieber Staatsanwalt. Mein Klient ist ein Angeklagter ohne Verbrechen. Eine Rarität in der Justiz. Er ist unschuldig, vollkommen unschuldig. Na nu? Unschuldig? Ist ja noch nie vorgekommen. Also das müssen wir untersuchen. Was es nicht geben kann, gibt es nicht. Ja, nur zu, Herr Staatsanwalt. Forellen, meine Herren. Dazu einen leichten Spritzchen Neuchâteller. Meine Lieblingsvorspeise. Fein. So, aber. Eins nehmen wir so. Na, alle dem Prosit. Prosit. Prosit. Prosit. Prosit. Ihr Alter, Herr Traps? 49. Ihr Beruf? Generalvertreter. Schön. Erlitten eine Panne? Ja, zufällig. Zum ersten Mal seit einem Jahr. Ach, und vor einem Jahr? Oh, da fuhr ich noch den alten Wagen, einen Citroën. Doch jetzt besitze ich einen Studebaker. Rot lackiertes Extra-Modell. Studebaker? Ah, sehr interessant. Und erst seit kurzem? Ja. Waren wohl vorher nicht Generalvertreter? Ein simpler, gewöhnlicher Reisender in Textilien. Konjunktur. Wünschen der Herr ausgelassene Butter zur Forelle oder Mayonnaise? Mayonnaise, bitte. Bitte? Noch einmal, Herr Traps, passen Sie auf. Jede der Fragen des Staatsanwaltes hat ihre heimliche Bedeutung. Also, meine Herren, ich muss sagen, dass ich bis jetzt die Abende in der Schlaraffia für das Komischste gehalten habe, was ich so kenne. Doch dieser Herrenabend hier ist noch ulkiger. Ach, Sie sind in der Schlaraffia? Aufschlussreich. Wie ist denn Ihr Spitzname dort? Marquis de Casanova. Oh, fein. Darf von Ihrem Spitznamen auf Ihr Privatleben geschlossen werden? Aufgepasst. Brüsseler Salat, bitte. Lieber Herr Staatsanwalt, nur bedingt. Ich bin schließlich strengstens verheiratet und Vater von 4 Kindern. Noch ein Gläschen Neuchateller? Ja, schmeckt prima. So, mein lieber Herr Traps, Prosit. Prosit. Hätten Sie nun vielleicht die Güte, der hier versammelten Runde Ihr Leben in kurzen Zügen bekannt geben zu wollen? Da wir beschlossen haben, über Sie als unseren lieben Gast und Sünder zu Gericht zu sitzen und Sie womöglich auf 5 Jahre hinaus zu verknurren, so ist es nur angemessen, Näheres, Privates, Intimes zu erfahren, Weibergeschichten, wenn möglich gesalzen und gepfeffert. Erzählen, bitte, erzählen. Einmal haben wir einen Zuhälter am Tisch gehabt, Herr Drabs, der hat die spannendsten und pikantesten Geschichten aus seinem Metier erzählt und ist zu alledem nur mit 4 Jahren Zuchthaus davongekommen. War fein. Was gibt es schon von mir zu erzählen? Führe ein alltägliches Leben, meine Herren, ein kommunes Leben, wie ich gleich gestehen will, um Sie nicht zu enttäuschen. Pupille. Pupille. Pupille. Champignon à la crème, meine Herren. Und dazu ein Chateau Neuf du Pape. Fein. So. Nun, Herr Traps, die besinnliche Stimmung für Ihre Lebensgeschichte ist jetzt vorbereitet, ja? Eine harte Jugend habe ich durchgemacht. Mein Vater war Fabrikarbeiter, ein Proletarier, den Irrlehren von Marx und Engels verfallen. Ein verbitterter, freudloser Mann, der sich um mich nie kümmerte. Die Mutter, Wäscherin, früh verblüht. Nur die Primarschule durfte ich besuchen. Nur die Primarschule. Interessant. Nur die Primarschule. Haben Sie aber mit Leibeskräften heraufgearbeitet, mein Verehrtester. Ja, das will ich meinen. Noch vor 10 Jahren war ich nichts als ein Hausierer und zog mit meinem Köfferchen von Haus zu Haus. Harte Arbeit. Tippeln, übernachten in Heuschobern, zweifelhaften Herbergen. Von unten fing ich an in meiner Branche, ganz von unten. Und jetzt, meine Herren, wenn Sie mein Bankkonto sehen, ich will mich nicht rühmen. Aber hat einer von euch einen Studebaker? Seien Sie doch vorsichtig. Wie ist denn das gekommen? Ich meine... Mit dem Studebaker? Passen Sie auf und reden Sie nicht so viel. Ich habe die Alleinvertretung der Hephaiston auf diesem Kontinent übernommen. Hephaiston? Mir schleierhaft, was das ist. Und doch sind Sie nahe daran, verehrter Gastgeber und Richter. Sie sagen selbst, schleierhaft. Wenn es heute Nylon, Perlon, Myrlon gibt... Kunststoffe, von denen das Hohe Gericht wohl schon hörte. So gibt es auch Hephaiston, die Königin der Kunststoffe. Unzerreißbar, durchsichtig. Doch dabei gerade für Rheumatiker eine Wohltat. Ebenso verwendbar in der Industrie wie in der Mode. Für den Krieg wie für den Frieden. Der vollendete Stoff für Fallschirme. Und zugleich die pikanteste Materie für Nachthemden schönster Damen. Wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Oho! Wie durch eigene Forschung? Fein. Kalbsnierenbraten, Artischocken und ein wohltemperierter Saint-Julien-Médoc 1927. Donnerwetter, ist ein Festessen. Will ich meinen, unser Gastgeber kauft selber ein, der alte Gnome und Gourmet. Prost, alter Junge. Prost! Prost! Prost. Doch wie steht es nun mit Ihnen? Untersuchen, durchleuchten, durchforschen wir Ihren Fall weiter. Wie kamen Sie beruflich zu einem so lukrativen Posten? Aufpassen, jetzt wird's gefährlich. Tja, das ist nicht leicht gewesen, meine Herren. Habe zuerst Gygax besiegen müssen und das war eine harte Arbeit. Und Herr Gygax, wer ist denn das wieder? Mein früherer Chef, Donnerwetter. Der Bordeaux scheint großartig zu sein, nach dem Bouquet zu schließen. Nun, Verehrtester, und Herr Gygax befindet sich wohl? Nein, der ist letztes Jahr gestorben. Leider. Sie sind wohl verrückt geworden. Gestorben? Na, da hätten wir unseren Toten ja aufgestöbert. Und das ist ja schließlich die Hauptsache. Meine Herren, auf diesen Fund hin wollen wir den Saint-Julien-Médoc gutieren. Ja, Prost. Prost. So. Und nun also zu unserem Toten, der sich da am Horizonte zeigte. Vielleicht lässt sich da gar ein Mordchen aufweisen, das unser lieber Herr Traps begangen haben könnte, zu seiner und unserer Freude. Ja, muss bedauern, mein Herr, muss bedauern. Geben wir es nicht auf, rekapitulieren wir. Herr Gygax ist vor einem Jahr gestorben. Vor 8 Monaten. Nachdem Sie seinen Posten erhalten haben? Kurz vorher. Ei. Woran ist er denn gestorben? Eine Herzgeschichte. Schön, sehr schön. Unvorsichtig, Traps, unvorsichtig. Glauben Sie mir, ich habe meine Erfahrung. Gerade aus Herzgeschichten dreht einem der Staatsanwalt oft einen Strick. Wie alt ist denn der Verewigte geworden, lieber Herr Traps? 52. Blutjung. Mehr brauche ich einstweilen nicht zu wissen. Und das alles gestehen Sie mit der größten Seelenruhe? Keine Bange, mein lieber Herr Verteidiger. Wenn erst einmal ein Verhör beginnt, werde ich auf der Hut sein. Darauf können Sie sich verlassen. Unglücksmensch, was meinen Sie damit? Wenn einmal erst das Verhör beginnt. No. Hat es etwa schon begonnen? Er hat es nicht bemerkt. Er hat es nicht gemerkt. Fein. Meine Herren, verzeihen Sie, ich dachte mir das Spiel feierlicher, würdiger, förmlicher, mehr Gerichtssaal. Also, liebster Herr Traps, Ihr bestürztes Gesicht eben war nicht zu bezahlen. Unsere Art, Gericht zu halten, kommt Ihnen fremd und allzu munter vor, sehe ich, wie? Doch, Wertgeschätzte, wir 4 an diesem Tisch sind pensioniert und haben uns vom unnötigen Wust der Formel, Protokolle, Schreibereien, Gesetze befreit und was für Kram sonst noch unsere Gerichtssäle belastet. Wir richten hier ohne Rücksicht auf die lumpigen Gesetzbücher und Paragraphen. Ohne Paragraphen? Das ist ja eine großartige Idee. Also, meine Herren, ich gehe Luft schnappen, bevor es zum Hähnchen und zum Übrigen kommt. Ein kleines Gesundheitsspaziergänglein und eine Zigarette, die tun gut. Ich lade Herrn Traps ein, mich zu begleiten. Ja, aber gerne, Herr Verteidiger. Komm mit. Vorsicht hier im Dunkeln. Hier wittrig den Teich. Die Steinbank. Ja. Setzen wir uns. Ja. Sterne spiegeln sich im Wasser, wie sie langsam sehen, wenn sich ihre Augen gewöhnen. Kühle steigt auf. Ja, die hat man nötig in dieser Sommernacht. Vom Dorfe her Harmonika, Klängelein. Der Kleinviehzüchterverband feiert. Immerhin habe ich gelacht heute Abend. Ein gar zu komisches Gesellschaftsspiel eben. In der nächsten Sitzung der Schlaraffia muss das unbedingt auch eingeführt werden. Ja, man lebt auf. Hingesiecht bin ich, lieber Freund, wie ich meinen Rücktritt genommen habe und plötzlich ohne Beschäftigung in diesem Dörfchen das Alter genießen sollte. Was ist denn hier los? Nichts. Lediglich der Föhn nicht zu spüren, also gesundes Klima. Das ist alles. Lächerlich ohne Geist die Beschäftigung. Der Staatsanwalt lag im Sterben. Bei unserem Gastgeber vermutete man Magenkrebs. Das war das Resultat. Da kamen wir auf den Einfall, das Spiel einzuführen. Und, hi, es war unser Gesundbrunnen. Ja, seitdem spielen wir das Spiel jede Woche mit den Gästen des Richters, die unsere Angeklagten abgeben. Bald mit Hausieren, bald mit Ferienreisenden. Und vorgestern durften wir gar einen Parlamentarier zu 20 Jahren Zuchthaus verurteilen. Nur meine Kunst rettet ihn vor der Guillotine. Guillotine? Sie machen aber Witze. Wieso denn? Die Todesstrafe ist abgeschafft. Jo, in der staatlichen Justiz. Doch wir haben es hier mit einer privaten Justiz zu tun. Haben sie längst wieder eingeführt. Gerade die Möglichkeit der Todesstrafe macht unser Spiel ja so spannend. Da sollten Sie eigentlich auch einen Henker haben. Haben wir? Haben wir? Herrn Pelé? Pelé? Der immer fein sagt? Er war einer der vortrefflichsten, tüchtigsten im Nachbarlande. Nun allerdings auch pensioniert. Aber er ist doch immer in seiner Kunst auf dem Laufenden. Was haben Sie denn? Ich weiß nicht. Ich fürchtete mich plötzlich. Aber das ist ja Unsinn. Der Abend wäre ohne Henker weniger lustig und ergötzlich. Und ich freue mich schon, das Abenteuer bald in der Schlaraffia zum Besten geben zu können, wohin man den Henker sicher auch einmal kommen lassen wird. Gegen ein kleines Honorar und Spesen, versteht sich. Treten wir wieder ins Haus, ins Speisezimmer, wo das Hähnchen schon serviert ist und der Chateau Pavie 1921 dunkel in den Gläsern funkelt. Die Herren werden bereits auf Sie warten. Bitte sehr. Gott sei Dank, da sind Sie ja wieder. Ja, endlich. Das Hähnchen ist großartig. Nach einem Geheimrezept Simones zubereitet. Knusprig. Kommen Sie, setzen Sie sich, meine Herren. Wir schmatzen schon. Danke sehr. Wir haben inzwischen auch schon wieder ganz wacker Appetit bekommen. Mein Mandant und ich. Ja. Ohne Appetit und gute Laune macht das Ganze keinen Spaß. Ganz meine Meinung. Durchaus einverstanden, meine Herren. Eine Frage. Liebster und ehrenhaftester Angeklagter, eine Frage. Sie erzählten uns vorhin, Herr Gygax sei an einer Herzgeschichte gestorben. Stimmt das wirklich? Wirklich, Herr Staatsanwalt. Hand aufs Herz? Aber ja. Haben Sie den Gygax nicht vielmehr vergiftet? Nein, nichts dergleichen. Nun sagen wir erschossen? Auch nicht. Ein Autounfall arrangiert? Gut. Aufpassen, das ist eine Falle. Pech, Herr Staatsanwalt, ausgesprochen Pech. Gygax starb an einem Herzinfarkt. Und es war nicht einmal der erste, den er erlitt. Schon Jahre vorher erwischte es den alten Gauner. Ich wusste schon damals, wenn er auch seine Krankheit geheim hielt. Sie wussten es schon damals? Ei. Und von wem denn? Von seiner Frau. Von seiner Frau? Aufpassen, um Himmels Willen. Meine Herren, dieser Chateau Pavie 1921 übertrifft meine Erwartungen. Ich bin schon beim zweiten Glas. Freundlich. Doch damit das hohe Gericht nicht etwa glaubt, ich verheimliche etwas, will ich die Wahrheit sagen und bei der Wahrheit bleiben, auch wenn mich der Verteidiger mit seinem Aufgepasst umzischt. In einer so freundlichen und gemütlichen Gesellschaft braucht man sich doch nicht zu genieren. Da erträgt man doch auch die Wahrheit, will ich meinen. Ich habe mit Frau Gygax nämlich etwas gehabt. Naja, der alte Gangster ist oft auf Reisen gewesen und hat sein gut gebautes und leckeres Frauchen aufs Grausamste vernachlässigt. Da musste ich hin und wieder den Tröster abgeben. Ein Geständnis habe ich es nicht gesagt. So ein Unverstand. Meine Herren, was gibt's denn da zu lachen? Er kommt nicht drauf. Er kommt nicht drauf. Herr Traps, sind Sie immer noch mit Frau Gygax befreundet? Achtung, das ist eine entscheidende Frage. Seit dem Tode Gygaxens habe ich das Frauchen nicht mehr besucht. Ich wollte die brave Witwe schließlich nicht in Verlegenheit bringen. Reingefallen natürlich. Fein. Es kommt zum Todesurteil. Es kommt zum Todesurteil. Reingefallen? Meine Herren, wieso denn? Es geht hart zu im Geschäftsleben, das ist richtig. Wie du mir, so ich dir. Wer da ein übertriebener Gentleman sein will, kommt um. Ich habe schließlich Familie. Ich verdiene Geld wie Heu. Doch ich schufte ja auch wie 10 Elefanten. Jeden Tag spule ich meine 600 Kilometer mit meinem Studebäcker herunter. Was wollen Sie? Das Geschäftsleben ist nun mal ein Ringkampf und das private Leben ein Karussell. Mal erliegt man einer Versuchung, mal nicht. Mal gibt's ein Ehebrüchlein, mal nicht. Das ist reine Glückssache, da kann mir keiner was vorwerfen. Werden sehen, werden sehen. So, meine Herren, das Verhör unseres lieben Angeklagten wäre abgeschlossen. Ich fordere den Staatsanwalt auf, seine Anklagerede zu halten. Sind Sie bereit, Herr Staatsanwalt? Gern, sehr gern. Bitte gießen Sie inzwischen nur weiter ein. Nun gut, Herr Traps, hören wir uns die Anklagerede an. Sie werden staunen, was Sie sich mit Ihren unvorsichtigen Antworten alles angerichtet haben. Danke sehr. Verlieren Sie nur nicht den Kopf dabei. Ich würde Ihnen schon aus der Patsche helfen. Kopf hoch. Konzentration ist vonnöten. Innere Sammlung. Es ist still draußen. Nur vom Dorfe her. Ferner Männergesang. Am Brunnen vor dem Tore. Doch das soll uns nicht stören. Nein. Aber stoßen wir aus Rücksicht darauf leise an. Prosit, meine Herren. Prosit. Prosit. Prosit. Prosit. Prosit. Prosit. Das Vergnügliche unseres Herrn Abends, das Gelungenes, wohl, liebe Freunde, dass wir einem Mord auf die Spur gekommen sind. Und zwar so raffiniert angelegt, dass er unserer staatlichen Justiz natürlicherweise mit Glanz entgangen ist. Ein Mord? Na, hören Sie mal. Ist ja ein wunderbarer Witz. Jetzt begreife ich die Geschichte. Man will mir einreden, ich hätte einen Mord begangen. Nee, meine Herren, damit haben Sie bei mir keinen Erfolg. Dies gilt es nun zu beweisen. Umso mehr, als sich der Angeklagte noch für unschuldig hält. Eins darf jedoch gesagt werden. Die Entdeckung eines Mordes ist ein freudiges Ereignis. Ein Ereignis, das unsere Herzen höher schlagen lässt und uns vor neue Aufgaben, Entscheidungen und Pflichten stellt. Und so darf ich denn vor allem unserem lieben und verehrten Täter gratulieren. Ist es doch ohne Täter nicht gut möglich, einen Mord zu entdecken und schließlich Gerechtigkeit walten zu lassen. Auf ein besonderes Wohl denn dem bescheidenen Alfredo Traps, den ein wohlmeinendes Geschick in unsere Mitte brachte. Alfredo Traps, er lebe hoch. Hoch. Hoch. Hoch. Hoch. Hoch. Hoch. Hoch soll er leben. Hoch soll er leben. Dreimal hoch. Fein. Meine Herren, die Liebe, mit der Sie mich feiern, rührt mich. Ich schäme mich meiner Tränen nicht. Es ist mein schönster Abend. Auch ich habe Tränen in den Augen. Staatsanwalt. Lieber Freund. Angeklagter, lieber Traps. Sagen wir du zueinander. Heiße Kurt. Auf dein Wohl, Alfredo. Auf dein Wohl, Kurt. Fein. Ich denke mit Grauen an die Zeit zurück, da wir im Dienste des Staates ein trübes Handwerk verrichten mussten. Wie hat sich doch alles geändert? Hetzten wir uns einst von Fall zu Fall, referieren wir jetzt mit Muße, Gemütlichkeit, Fröhlichkeit. Lernen den Angeklagten lieben. Seine Sympathie schlägt uns entgegen. Verbrüderung, hüben und drüben. Und das ist gut so. Denn die Gerechtigkeit, liebe Freunde, ist etwas Heiteres, Beschwingtes und nicht etwas Fürchterliches, Schreckenverbreitendes, wie es die öffentliche Justiz geworden ist. Es lebe die Gerechtigkeit! Es lebe die Gerechtigkeit! Es lebe die Gerechtigkeit! Lasst mich denn nach diesem Trinkspruch die Tat würdigen. Ich glaube, das rechte Wort getroffen zu haben. Will doch meine Anklagerede nicht eine Schreckensrede sein, die unseren Freund genieren könnte, sondern eine Würdigung, die ihm sein Verbrechen aufweist, es aufblühen lässt, zu Bewusstsein bringt. Nur auf dem reinen Sockel der Erkenntnis ist es möglich, das fugenlose Monument der Gerechtigkeit zu errichten. Wie Märchen, einfach wie Märchen. Was ist nun geschehen? Wie entdeckte ich, dass unserem lieben Freund ein Mord nachzurühmen ist? Und nicht nur ein gewöhnlicher Mord, nein, ein virtuoser Mord, der ohne Blutvergießen, ohne Mittel wie Gift, Pistolen und dergleichen durchgeführt wurde? Dann bin ich aber neugierig. Als Fachmann muss ich durchaus von der These ausgehen, dass ein Verbrechen hinter jedem Vorgang, hinter jeder Person lauern kann. Oho. Die erste Ahnung ist dem Umstand zu verdanken gewesen, dass unser Generalvertreter noch vor einem Jahr einen alten Citroën fuhr und jetzt mit einem Studebaker herumstolziert. Da müsste es aber im Lande nur so von Mördern wimmeln. Nun weiß ich allerdings, dass wir in einer Zeit der Hochkonjunktur leben und so war die Ahnung noch vage. Mehr einem Gefühl vergleichbar vor einem freudigen Erlebnis zu stehen. Dass unser lieber Freund sodann den Posten seines Chefs übernommen, dass er den Chef verdrängen musste, dass der Chef gestorben ist. All diese Tatsachen waren noch keine Beweise, sondern erst Momente, die jenes Gefühl bestärkten, fundierten. Verdacht, logisch unterbaut, kam erst hoch, als zu erfahren war, woran dieser sagenhafte Chef starb. An einem Herzinfarkt. Hier galt es einzusetzen, zu kombinieren, Scharfsinn, Spürsinn aufzubieten, diskret vorzugehen, sich an die Wahrheit heranzupirschen. Das Gewöhnliche als das Außergewöhnliche zu erkennen, Bestimmtes im Unbestimmten zu sehen, Umrisse im Nebel. An einen Mord zu glauben, gerade weil es absurd schien, einen Mord anzunehmen. Ist auch absurd. Überblicken wir das vorhandene Material. Entwerfen wir ein Bild des Verstorbenen. Wir wissen wenig von ihm. Was wir wissen, entnehmen wir den Worten unseres sympathischen Gastes. Herr Gygax war der Generalvertreter des Hephaiston-Kunststoffes, dem wir alle die angenehmen Eigenschaften, die ihm unser liebster Alfredo nachsagt, gerne zutrauen. Er war ein Mensch, dürfen wir folgern, der aufs Ganze ging, seine Untergebenen rücksichtslos ausnutzte, der Geschäfte zu machen verstand, wenn auch die Mittel, mit denen er diese Geschäfte machte, oft mehr als bedenklich waren. Das stimmt, der Gauner ist vollendet getroffen. Weiter dürfen wir schließen, dass Herr Gygax gegen Außenstehende gern den Robusten, den Kraftmeier, den erfolgreichen Geschäftsmann spielte, jeder Situation gewachsen und mit allen Wassern gewaschen war. Weshalb er denn auch die schwere Herzkrankheit aufs Sorgsamste geheim hielt. Auch hier zitieren wir Alfredo. Nahm Gygax doch dieses Leiden in einer Art trotziger Wut hin, wie wir uns denken können, als einen persönlichen Prestigeverlust, sozusagen. Wunderbar, geradezu Hexerei. Aber schweigen Sie doch. Dazu kommt, dass der Verstorbene seine Frau vernachlässigte, die wir uns als ein leckeres und gut gebautes Frauenzimmer denken können. Wenigstens hat sich unser Freund so ungefähr ausgedrückt. Tolles Weib. Psst. Für Gygax zählte nur der Erfolg, das Geschäft. Und wir dürfen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vermuten, dass er von der Treue seiner Frau überzeugt und der Meinung war, eine so außergewöhnliche Erscheinung zu sein, ein so exzeptionelles Mannesbild, dass seiner Gattin nie auch nur der Gedanke an einen Ehebruch kommen könnte. Weshalb es denn für ihn ein harter Schlag gewesen wäre, hätte er von der Untreue seiner Frau mit unserem bewunderten Casanova von der Schlaraffia erfahren. War es auch. War es auch? Reden Sie doch nicht immer einfach darauf los, um Gottes Willen. Jetzt haben Sie etwas ganz Gefährliches ausgesagt. Ei, wie erfuhr er denn davon, der alte Sünder? Gestand ihm sein leckeres Frauchen? Dazu fürchtete sie sich vor dem Gangster viel zu sehr. Oder kam Gygax selbst dahinter? Dazu war er viel zu eingebildet. Oder gestandest etwa du, mein lieber Freund, und Don Juan? Aber nein, Kurt, was denkst du denn? Einer seiner sauberen Geschäftsfreunde klärte den alten Gauner auf. Wollte mich schädigen. Welche Taktlosigkeit. Unseren edlen Freund Alfredo schädigen? Fand es ebenfalls ziemlich taktlos. Aber wie erfuhr denn dieser Herr dein Verhältnis mit Frau Gygax? Wie er es erfuhr? Habe es ihm erzählt. Erzählt? Ja, bei einem Glas Wein eines Abends. Was erzählt man nicht alles? Freilich, aber du sagtest doch, dass dieser saubere Geschäftsfreund feindlich gesinnt war. Und wie? Und trotzdem erzähltest du ihm? Bestand da nicht von vornherein eine gewisse Gefahr, dass der alte Gygax alles erfahren würde? Ich mache Herrn Traps darauf aufmerksam, dass diese Frage nicht beantwortet werden muss. Natürlich kann Herr Traps die Aussage verweigern. Selbstverständlich kann er das. Aber meine Herren, das ist doch eine ganz harmlose Frage. Schließlich konnte es mir doch gleichgültig sein, ob Gygax davon erfuhr oder nicht. Der alte Gauner handelte mir gegenüber von Anfang an derart rücksichtslos, dass ich ja nun wirklich nicht den rücksichtsvollen... Das ist ein Geständnis, ein wunderschönes Geständnis. Fein. Zu dumm, einfach zu dumm. Was haben Sie denn, meine Herren? Meine Herren, gestatten Sie mir, dass ich vor Vergnügen auf den Stuhl steige. Der Fall ist deutlich. Die letzte Gewissheit ist gegeben. Betrachten wir den verehrten Mörder. Diesem Gangster von einem Chef war Alfredo ausgeliefert. Noch vor 10 Jahren war er Hausierer gewesen. Ein Vagabund mit illegitimer Textilware. Stellen wir uns vor, ein kleiner Schwarzhändler. Und nun hatte er sich verbessert, in ein Geschäft eingenistet. Doch wer ruht auf dem Aste aus, der endlich erklettert ist, wenn über ihm, dem Gipfel zu poetisch gesagt, sich weitere Äste mit noch besseren Früchten zeigen? Zwar verdiente er gut, flitzte von Textilgeschäft zu Textilgeschäft. Der Citroën war nicht schlecht, doch unser lieber Alfredo sah links und rechts neue Modelle auftauchen, vorbeiflitzen, ihm entgegenrasen und ihn überholen. Der Wohlstand stieg im Land. Wer wollte da nicht mittun? Genauso war es, genauso, das gebe ich zu. Das war leichter beschlossen als getan. Sein Chef ließ ihn nicht hochkommen. Bösartig, zäh, nutzte er ihn aus, gab ihm Vorschüsse auf neue Bindungen, wusste ihn immer unbarmherziger zu fesseln. Richtig. Sie ahnen nicht, meine Herren, wie ich von dem alten Gauner in die Zange genommen wurde. Da musste aufs Ganze gegangen werden. Und wie? Unser lieber Freund ging zuerst geschäftlich vor. Wir können uns ungefähr ein Bild machen. Bedenken wir seine Natur, seinen Charakter. Er setzte sich heimlich mit den Lieferanten des Chefs in Verbindung, sondierte, versprach bessere Bedingungen, stiftete Verwirrung, unterredete sich mit anderen Textilreisenden, schloss Bündnisse und gleichzeitig Gegenbündnisse. Was willst du denn eigentlich, Kurt? Das ist doch üblich. Doch dann kam er auf die Idee, noch einen anderen Weg einzuschlagen. Einen anderen Weg? Er begann mit dem leckeren Frauenzimmerchen der Frau Gygax ein Verhältnis. Wie kam er dazu? Vielleicht war es einmal spät abends, können wir uns denken. Richtig. Vielleicht im Winter, so um 6 Uhr herum, als die Stadt schon nächtlich war, mit goldenen Straßenlaternchen, mit erleuchteten Schaufenstern und Kinos und grünen und gelben Leuchtreklamen überall, gemütlich, wollüstig, verlockend. Getroffen. Er war mit dem Citroën über die glitschigen Straßen nach dem Villenviertel gefahren, wo sein Chef wohnt. Ja, ja, Villenviertel. Eine Mappe unter dem Arm, Aufträge, Stoffmuster. Eine wichtige Entscheidung war zu fällen. Doch befand sich Gygax Limousine nicht an ihrem gewohnten Platz am Trottoirrand. Trotzdem ging er durch den dunklen Park und läutete. Frau Gygax öffnete. Ihr Gatte käme heute nicht nach Hause. Und das Dienstmädchen sei ausgegangen. Trotzdem solle doch Traps ein Aperitif nehmen. Sie lade ihn herzlich ein. Das ist ja verhext, wie du das alles weißt, Kurtchen. Übung! Die Schicksale spielen sich alle gleich ab. Sie saßen im Salon beieinander. Es war nicht einmal eine Verführung, weder von Seiten Trapsens noch von Seiten der Frau. Es war eine Gelegenheit, die er ausnützte. Sie war allein und langweilte sich. dachte an nichts Besonderes, war froh, mit jemandem zu sprechen. Die Wohnung war angenehm warm. Sie war im Abendkleid, stellen wir es vor, oder noch besser, in einem Bademantel mit Blumen. Und wie Traps neben ihr saß und wie sie plauderte, böse über ihren Mann, enttäuscht, wie unser verehrter Freund wohl spürte, begriff er erst, dass er hier ansetzen müsse, als er schon angesetzt hatte. Und dann erfuhr er bald alles über Gygax. Wie bedenklich es mit seiner Gesundheit stehe und wie er überzeugt sei, dass ihn seine Frau nicht betrüge. Denn von einer Frau, die sich an ihrem Mann rächen will, erfährt man alles. Alles, meine Herren. Und so fuhr er fort mit dem Verhältnis. Denn nun war es eben seine Absicht. Denn nun ging es darum, seinen Chef mit diesem Mittel zu ruinieren. Komme, was da wolle. Mit diesem Mittel? So nahm denn die böse Geschichte ihren Lauf. Und so kam denn der Augenblick, wo er alles in der Hand hatte. Geschäftspartner, Lieferanten und die mollige Frau. Und da zog er die Schlinge zu und beschwor den Skandal herauf. Da zog ich die Schlinge zu? Schließlich kam das Verhängnis. Die Stunde, da Gygax alles erfuhr. Noch konnte der alte Gauner heimfahren, stellen wir uns vor. Wut erfüllt, schon im Wagen Schweißausbruch, Schmerzen in der Herzgegend, zitternde Hände, Verkehrszeichen, die übersehen wurden, Polizisten, die ärgerlich pfiffen, mühsamer Gang von der Garage zur Haustüre, Zusammenbruch, noch im Korridor. Vielleicht, wie ihm die Gattin entgegentrat. Aber daran bin ich doch nicht schuld. Es ging nicht mehr lange. Der Arzt gab ihm noch eine Spritze und dann hinüber. Nach einem kurzen, unwichtigen Röchel und Aufschluchzen endgültig hinüber. Traps, zu Hause im Kreis seiner Gattin und seiner vier Kinder, nimmt das Telefon ab. Was soll denn das beweisen, um Himmels Willen? Bestürzung, innerer Jubel, es ist erreicht, Stimmung. 3 Wochen später Studebaker, dies die Vorgänge. Ich fasse zusammen und stelle den Strafantrag. Oh mein Gott, was soll ich denn getan haben? Herr Gygax ist systematisch ermordet worden. Systematisch? Freund Alfredo handelte dolo malo, mit böswilligem Vorsatz. Er handelte im klaren Bewusstsein, dass ein Ehebruch Gygax tödlich treffen konnte. Das wusste ich noch nicht. Ach, Sie wussten nicht, dass Gygax krank war, gefährlich krank? Dass eine große Aufregung, eine mächtige Gemütsbewegung ihn töten konnte? Das habe ich nicht gesagt. Was haben Sie nicht gesagt? Naja, ich wusste wohl, dass er schwer krank war, der alte Gangster, aber nicht, dass eine mächtige Aufregung ihn töten konnte. Sie haben doch versprochen, in unserer gemütlichen Gesellschaft bei der Wahrheit zu bleiben, lieber Freund Alfredo, bei der reinen Wahrheit. Nun gut, natürlich konnte ihn eine Aufregung töten. War ja auch ein Wahnsinn, in seinem Zustand noch den Beruf auszuüben. Aber ich habe mich vorhin nur schlecht ausgedrückt. Ich wollte sagen, dass mein Verhältnis mit seiner Frau nichts mit seiner schweren Krankheit zu tun hatte. Nichts? Wirklich nichts. Merkwürdig. Weshalb ließen Sie dann Herrn Gygax über den Fehltritt seiner Gattin informieren? Informieren? Ich habe ihn doch nicht informiert. Aber den sauberen Geschäftsfreund? Das ist doch nicht das Gleiche. Ach, sagten Sie nicht vorhin, dass Sie sich ja über den Charakter des Geschäftsfreundes im Klaren waren? Sie haben den Geschäftsfreund informiert, weil Sie Gygax aufklären wollten. Die Geschichte ist mir einfach so herausgerutscht. Ich habe mich verplappert. Ein Mann Ihres klaren Verstandes, Ihrer Energie verplappert sich nicht. Ja, natürlich. Ich dachte, wenn es Gygax erführe, ich liebe nun einmal keine Heimlichkeiten. Ausgezeichnet. Ein wirklich positiver Charakterzug, lieber Freund Alfredo. Das freut mich. Das freut mich ungemein. Was sagte denn Frau Traps dazu? Meine Frau? Haben Sie Ihre Frau Gemahlin auch informieren lassen? Da Sie ja keine Heimlichkeiten vertragen? Ich... Ich habe doch Kinder, Herr Staatsanwalt. Ich kann doch meine Ehe nicht zerstören. Das müssen Sie doch begreifen. Aber natürlich, lieber Traps. Dann hat Frau Gygax also keine Kinder. Nun? Doch. Auch. Auch. Sonderbar. Nun gut. Wenn der Herr Staatsanwalt es unbedingt wissen will, ich wollte Ihre Ehe zerstören. Ach. Aus Leidenschaft, weil ich Frau Gygax liebe. Verstehe. Casanova in Flammen. Doch warum besuchen Sie jetzt Ihre Geliebte nicht mehr? Herr Verteidiger. Der wird nachher schon noch reden. Einstweilen reinigt er nervös seinen Zwicker. Antworten Sie lieber auf meine Frage. Verstehen Sie denn nicht, dass es peinlich für uns wäre? Wollte ich Frau Gygax besuchen? Peinlich? Doch nur, weil Sie sich schuldig wissen. Aber Herrn Gygax wollte ich nicht töten, wirklich nicht. Ich dachte nicht im Traum daran. Sie dachten nicht daran? Nicht einmal im Traum? Ich rede die Wahrheit, ich schwöre es. Glauben Sie mir doch. Ich glaube Ihnen ja aufs Wort, liebster Freund Alfredo. Ich will nur gewisse Widersprüche auflösen, die sich bei der Wahrheit herausgestellt haben. Nichts weiter. Sie brauchen mir nur zu erklären, was Sie mit der Mitteilung über Ihren Ehebruch bei Gygax bezweckten. Und alles ist in Ordnung. Es geschah nicht aus Wahrheitsliebe. Es geschah nicht aus Liebe zu Frau Gygax. Warum geschah es sonst? Es geschah... Ja, was wollen Sie denn? Ich hatte doch keinen Grund, Gygax zu schonen. Das ist eine Antwort. Jetzt sind wir schon ein Stück näher. Also nicht schonen. Also schädigen. Das meinen Sie doch. Ja, aber... Geschäftlich? Meinetwegen geschäftlich. Das heißt, eigentlich nicht geschäftlich. Mit Geschäft hatte diese Affäre ja nichts zu tun. Also gesundheitlich? Das vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Einen schwerkranken Mann gesundheitlich zu schädigen versuchen, heißt doch eigentlich, ihn zu töten versuchen. Finden Sie nicht? Aber Herr Staatsanwalt, das ist doch nicht möglich. Das können Sie mir doch nicht zutrauen. Es war aber möglich. Ich habe mir doch dabei nichts überlegt. Sie gingen völlig planlos vor? Ein Mann von Ihrer Geisteskraft? Völlig planlos? Nein, das auch wieder nicht. Also planvoll? Planvoll? Mann, lassen Sie doch nicht jedes Wort einzeln aus sich herausziehen. Oh mein Gott, warum quälen Sie mich denn? Aber ich quäle Sie doch nicht. Sie quälen sich. Ich will Ihnen nur zur Wahrheit verhelfen. Es ist für Sie wichtig zu wissen, ob Sie gemordet haben oder nicht. Man mordet oft, ohne es zu wissen. Das muss ich aufklären. Oder fürchten Sie sich vor der Wahrheit? Nein, ich habe ja schon gesagt, dass ich mich nicht davor fürchte. Nun? Was ist nun die Wahrheit? Ich dachte manchmal, dass ich Gygax am liebsten den Hals umdrehen, dass ich ihn töten möchte. Bestimmt. Aber das war doch nicht böse gemeint. Das tut man doch nun einmal so. Das denkt doch jeder hin und wieder. Aber Sie haben nicht nur gedacht, Angeklagter, Sie haben auch gehandelt. Sie mussten mit der Möglichkeit rechnen, dass er einen Herzinfarkt erleiden würde, wenn er von der Untreue seiner Frau erführe. Mit einem Herzinfarkt musste man immer rechnen. Und dennoch haben Sie gehandelt. Geschäft ist Geschäft. Und Mord ist Mord. Sie gingen gegen Gygax vor, auch als Sie wussten, dass Sie ihn töten könnten. Das Leben ist eben grausam. Gygax ist tot. Also haben Sie ihn getötet. Naja, indirekt vielleicht schon, wenn Sie durchaus wollen. Was tut man nicht alles? Was muss man nicht alles tun? Lassen Sie mich doch in Ruhe. Ich wollte doch nur seinen Posten. Indirekt also haben Sie ihn getötet. Sind Sie nun ein Mörder oder nicht? Nein, nein. Alfredo. Gut. Aber mein Lieber, warum wehrst du dich denn eigentlich so? Wer wirft dir denn vor, du hättest einen gewöhnlichen Mord begangen? Im Gegenteil. Du bist ein außerordentlicher Mörder. Ein ganz außerordentlicher Mörder. Ein außerordentlicher Mörder. Und damit auch ein außerordentlicher Mensch. Deine Tat zeugt von Genie. Denn wer anders brächte es sonst auf eine derart raffinierte Weise, rein psychologisch fertig, einen Menschen zu beseitigen, ohne ihn... Ich bin ein Genie. Es ist einfach unmöglich, dass ich mich getäuscht haben sollte, dass du nur ein simpler Bürger, ein simpler Geschäftsmann bist, wie es tausende im Lande gibt. Nein! Wie du die erstaunliche Kraft zu einer außergewöhnlichen Karriere hattest. Obgleich du nur die Primarschule besuchtest, so fandest du auch den Mut, ein wahrhaft außergewöhnliches Verbrechen zu begehen, wie alle großen Männer, wie Napoleon zum Beispiel oder wie Friedrich der Große. Wie alle großen Männer. Nun, Alfredo, ich frage dich, bist du ein außerordentlicher Mörder oder nicht? Wenn du mich schon fragst, Kurt, ja, dann sage ich, ja, ich bin es. Der Angeklagte gesteht, es liegt ein Mord vor, der Mord des Jahrhunderts, auf eine derart geniale Weise, rein psychologisch durchgeführt, dass außer einem Ehebruch scheinbar nichts Gesetzwidriges geschah. Scheinbar. Weshalb denn? Da dieser Schein nun zerstört ist, ich als Staatsanwalt unseres privaten Gerichtes die Ehre habe, und damit komme ich zum Schluss meiner Würdigung, die Todesstrafe für Alfredo Trapps zu fordern. Die Todesstrafe? Die er zweifellos mit der unerschütterlichen Haltung aller außergewöhnlichen Menschen entgegennehmen wird. Mit Haltung. Torte, meine Herren. Mokka, Cognac aus dem Jahre 1893. Fein. Da haben wir das Unglück. Wieder einmal ein Angeklagter zusammengebrochen. Wieder einmal gesteht einer. Und da soll man noch Verteidiger sein. Ich muss sagen, die Verteidiger sind heutzutage in der aller unglücklichsten Lage. Aber halten wir uns an die Schönheit der Stunde, an die Erhabenheit der Natur vor den Fenstern. Die Buchen rauschen. Es ist 2 Uhr nachts. Das Fest im Bären verstummt, nur noch das Schlusslied trägt uns der Wind herüber. Hören Sie es. Hören Sie es, meine Herren. Der Verteidiger hat das Wort. Ich habe mit Vergnügen der erfindungsreichen Rede zugehört, die unser Staatsanwalt eben hielt, meine Herren. Gewiss, der alte Gangster Gygax ist tot. Mein Klient hatte schwer unter ihm zu leiden, steigerte sich auch in eine wahre Animosität gegen ihn hinein, versuchte ihn zu stürzen. Wer will das bestreiten? Wo kommt das nicht vor? Fantastisch nur, diesen Tod eines herzkranken Geschäftsmannes als Mord hinzustellen. Aber ich habe doch gemordet. Im Gegensatz zum Angeklagten halte ich den Angeklagten für unschuldig. Ja, nicht zur Schuld fähig. Aber ich bin doch schuldig. Trapps ist ein Beispiel für viele. Wenn ich ihn zur Schuld unfähig bezeichne, so will ich damit nicht behaupten, dass er schuldlos sei. Im Gegenteil. Er ist vielmehr verstrickt in alle möglichen Arten von Schuld. Er ehebrüchelt, schwindelt, gaunert sich durchs Leben. Aber nicht etwa so, dass sein Leben nur aus Ehebruch und Schwindelei bestünde. Nein. Es hat auch seine positiven Seiten. Durchaus seine Tugenden. Er ist fleißig, hartnäckig, ein treuer Freund seiner Freunde, versucht seinen Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Er ist staatspolitisch zuverlässig, ein Ehrenmann, nimmt alles nur in allem. Nur ist er von Unkorrektem wie angesäuert, leicht verdorben, wie dies eben bei manchen Durchschnittsleben der Fall ist, der Fall sein muss. Doch gerade deshalb wieder ist er zur großen, reinen, stolzen Schuld, zur entschlossenen Tat, zum eindeutigen Verbrechen überhaupt nicht fähig. Meine Herren, ich protestiere. Was ist denn geschehen? Dieser Durchschnittsmensch fällt, gänzlich unvorbereitet, einem raffinierten Staatsanwalt in die Hände. Sein instinktives Walten und Schalten in der Textilbranche, sein Privatleben, all die Abenteuer seines Daseins, das sich aus Geschäftsreisen, aus dem Kampf um den Brotkorb und aus mehr oder weniger harmlosen Vergnügungen zusammensetzt, werden nun durchleuchtet, durchforscht, seziert. Unzusammenhängende Tatsachen werden zusammengeknüpft, ein logischer Plan wird in das Ganze gebracht, Vorfälle als Ursache von Handlungen dargestellt, die auch gut hätten anders geschehen können. Zufall wird in Absicht, Gedankenlosigkeit in Vorsatz verdreht und schließlich entspringt dem Verhör ein Mörder wie dem Zylinder des Zaubers ein Kaninchen. Das ist nicht wahr. gehen wir nun auf den wichtigsten Punkt dieser trickreichen Vernehmung ein. Und wir erkennen auf der Stelle den sinnreichen Mechanismus der Falle, die Trapps gestellt wurde und auf die er auch prompt hereinfiel. Alfredo soll also dem sauberen Geschäftsfreund des Verstorbenen seinen Ehebruch nur erzählt haben, um mit dieser Nachricht den alten Gygax zu töten. Der Unsinn dieser Annahme wird nur durch den Unsinn übertroffen, dass unser guter Trapps ihr zustimmen konnte. Er sah sich hilflos in den Netzen des Staatsanwalts verstrickt, als ihm der mit einem Male einflüsterte, er sei kein gewöhnlicher, sondern ein außergewöhnlicher Mörder, was unseren Alfredo gleich zu imponieren bekam. Schließlich, wer ist nicht gern ein Genie? Der Verbrecher des Jahrhunderts? Alfredo Trapps ist in Wirklichkeit nicht ein psychologischer Mörder, sondern ein psychologisches Opfer unseres Staatsanwalts. Weiter nichts? Das ist eine pure Verleumdung. Betrachten wir den Fall Gygax nüchtern. Objektiv, ohne den Mystifikationen des Staatsanwaltes zu erliegen, so kommen wir zu dem Resultat, dass der alte Gangster seinen Tod im Wesentlichen sich selber zu verdanken hat, seinem unordentlichen Leben und seiner Konstitution. Ich will meinem Klienten eine bestimmte Frage stellen. Angeklagter, wie war das Wetter an jenem Abend, als Gygax starb? Föhnsturm, Herr Verteidiger, viele Blumen wurden entwurzelt. Sehr schön. Damit dürfte der äußere Anlass gegeben sein, der zum Tode führte. Erfahrungsgemäß häufen sich bei starkem Föhn die Herzinfarkte, Kollapse und Embolien außerordentlich. Aber darum geht es doch nicht. Nur darum geht es, lieber Herr Trapps. Es handelt sich eindeutig um einen reinen Unglücksfall. Natürlich hat er in Gedanken gelegentlich seinen Chef töten wollen. Aber was denken wir schließlich nicht alles? Und eine Tat. Eine wirkliche Tat außerhalb des bloßen Denkens ist überhaupt nicht vorhanden und nicht feststellbar. Es ist absurd, dies anzunehmen. Noch absurder, wenn sich mein Klient nun selber einbildet, einen Mord begangen zu haben. Er hätte dann gleichsam zu seiner Autopanne noch eine zweite, eine geistige Panne erlitten. Und somit beantrage ich für Alfredo Trapps den Freispruch. Es gibt keine andere Entscheidung als den Freispruch. Meine Herren, ich habe eine Erklärung abzugeben. Der Angeklagte hat das Wort. Ich habe die ungeheuerliche Rede meines Verteidigers mit Entrüstung vernommen. Diejenige des Staatsanwaltes mit tiefer Erschütterung. Zur Rede des Verteidigers möchte ich mich nicht äußern. Sie stellt eine einzige Beleidigung, eine einzige Verleumdung dar. Ich bin ein Mörder. Ich bin schuldig. Ich habe bewusst getötet. Gewiss auf eine ungewöhnliche Weise, aber getötet. Und zwar, damit meine innig geliebte Familie das Elend nicht durchmachen müsse, das ich in der Jugend durchgemacht habe. Ich bitte das Gericht um das Urteil. Angeklagter, Sie stehen vor einem Privatgericht. Es ist daher in diesem feierlichen Moment meine Pflicht, an Sie die Frage zu richten, ob Sie das Urteil unserer Institution auch anerkennen. Ich nehme das Urteil an. Schön, Sie anerkennen unser Gericht. Meine lieben Freunde, ich erhebe mein Glas gefüllt mit goldbraunem Cognac aus dem Jahre 1893. Prosit. Prosit. Prosit. Was bist du doch für ein Mensch, Alfredo Trapps, zufällig an unsere Tafelrunde gestrandet. Bist du wirklich ein genialer Verbrecher, der Mörder des Jahrhunderts, wie uns der Staatsanwalt glauben machen will? Das scheint mir ist durchaus nicht bewiesen. Du warst seinem Verhör einfach nicht gewachsen, da hat der Verteidiger recht. Aber bist du deshalb unschuldig, wie dieser Verteidiger behauptet? Auch das scheint mir nicht der Fall. Du hast gemordet, nicht mit der Waffe oder mit teuflischem Vorsatz, nein, sondern allein dadurch, dass du dir die Gedankenlosigkeit der Welt zu eigen machtest, in der du lebst. Du bist ein Mensch dieser Zeit. Du hast getötet, nicht deine Familie zuliebe, sondern allein deshalb, weil du daran gewöhnt bist, Menschen an die Wand zu drücken, rücksichtslos geschehe, was da wolle. In der Welt, die du mit deinem Studebäcker durchsaust, wäre dir nichts geschehen. Aber nun bist du zu uns gekommen, in unsere stille, weiße Villa, zu vier alten Männern, die in deine Welt hineingeleuchtet haben, mit dem reinen Strahl der Gerechtigkeit. Sie trägt seltsame Züge, unsere Gerechtigkeit. Ich weiß. Sie grinst aus vier verwitterten Gesichtern, spiegelt sich im Monokel eines greisen Staatsanwalts, im Zwicker eines dichterischen Verteidigers, kickert aus dem zahnlosen Mund eines betrunkenen, schon etwas lallenden Richters, leuchtet rot aus der Glatze eines dicken, abgedankten Henkers. Es ist eine verkehrte, groteske, schrullige, pensionierte Gerechtigkeit, aber auch als solche eben die Gerechtigkeit, in deren Namen ich dich nun, mein armer lieber Alfredo, zum Tode verurteile, obgleich ich weiß, dass dies ziemlich sinnlos ist. Denn deinesgleichen wird nie aussterben. Hohes Gericht, ich danke. Doch weil ich zweifle, ob dir das wirklich Verbrecherische deines Tuns auch bewusst ist und bei uns die Todesstrafe nur dem Geläuterten zukommt, begnadige ich dich zu lebenslänglichem Zuchthaus. Meine Herren, ich verlange keine Gnade, ich fordere meine Strafe. Na gut, wie Sie wünschen. Henker, führe Herrn Traps in das Zimmer für die zum Tode Verurteilten. Achtung, die Treppe. Gib ihm den Arm. Danke. Fein. Nee, die Rede des Richters war schäbig. Bin schwer enttäuscht. Bewies keinen Sinn für Größe. Was will man? Dämonische Menschen werden verkannt. Dafür war Kurzrede hinreißend. Hat mich restlos gerissen. Restlos. Fein. Sie haben wohl schon... Ich meine, Sie haben wohl schon viele Menschen zum Tode geführt. Bei meiner Praxis. Verstehe. Fein. Achtung, jetzt sind Sie gestolpert. Hebe Sie auf. Ja, danke schön. Ich sage Ihnen, manchmal haben die Leute Angst gehabt, konnten kaum mehr gehen. Wer den Mut hat zu töten, muss auch den Mut haben zu sterben. Ja, was ist denn dies für ein merkwürdiges Ding da an der Wand? Eine Daumenschraube. Daumenschraube? Fein, nicht? Das ist doch ein Folterinstrument. Antik. Das Haus ist voll von diesen Dingen. Herr Berge sammelt sie. Und dieses Dings da? Aus der Renaissance, um die Knochen zu brechen. Halt, da ist Ihr Zimmer. Für die zum Tode Verurteilten. Treten Sie ein. So, fließendes Wasser, ein breites Bett. Fein. Das ist alles nicht mehr nötig. Was ist denn dies für eine Staffelei? Staffelei? Das ist doch die Guillotine. Gehört auch zur Sammlung. Die Guillotine? Fein. Fühlen Sie mal. Eichenholz. Ziehe nun das Fallbeil hoch. Scharf geschliffen. So. Nun ist sie parat. Ging aber schwer. Parat? Fein. Ziehen Sie den Rock aus. Hä? Ach ja, verstehe. Na ja, das muss ja sein. So stirbt ein Held. Allein. Einsam. In einer weißen Villa. Helfe ihnen. Nun öffnen wir den Grab. Danke. Kann ich schon selber. Sie zittern ja. Ja, kein Spaß, das Ganze. So im Angesicht der Unendlichkeit. Aber Sie sind mein Zeuge. Bewahre Haltung. Eiserne Haltung. Habe schließlich ganze Arbeit geleistet. Den Mord des Jahrhunderts. Fein. Haltung. Nur Haltung. So. Jetzt ist der Kragen offen. Fein. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin schließlich auch nur ein Mensch mit Angst, mit tierischer Angst. Machen Sie schnell. Fein. Nur schnell. Ich bin bereit. Nur schnell. Und die Schuhe? Die Schuhe? Wollen Sie denn nicht die Schuhe ausziehen? Das ist doch nicht nötig. Na, hören Sie mal. Sie sind ein feiner Herr. Wollen Sie denn mit den Schuhen ins Bett? Ins Bett? Wollen Sie denn nicht schlafen? Schlafen? Fein. So, nun legen Sie sich mal hin. Ja, aber... So, nun decke ich Sie zu. So. Ja, aber ich... Fein. Ich bin doch ein Mörder, Herr Pelé. Ich muss doch hingerichtet werden, Herr Pelé. Ich bin doch... Ein Mörder. Ich bin. Müde. Müde bin ich. Morgen, der Herr. Na, gut geschlafen? Wagen in Ordnung? Fehler an der Kupplung. 2050. 2050? Hm? Augenblick. So, stimmt. Oh, danke schön. So, nun ans Steuer. Geht ja wunderbar. Herrlich. Wenigstens wieder in Fahrt. Muss komisches Zeug zusammengeredet haben letzte Nacht. Was war denn eigentlich los? Sowas wie eine Gerichtsverhandlung. Bildete mir ein, einen Mord begangen zu haben. So ein Unsinn. Ausgerechnet ich. Kann ja keinem Tierchen was zuleide tun. Auf was die Leute so kommen, wenn sie pensioniert sind. Na, vorbei. Man hat andere Sorgen, wenn man so mitten in Geschäften steht. Dieser Wildholz. Rieche den Braten. 5% will der mir abknöpfen. 5%, Junge, Junge. Rücksichtslos gehe ich nun vor. Rücksichtslos, den drehe ich den Hals um. Unnachsichtlich.